soll meine Wohnung offen sein, der sich zu deinen Söhnen zählet, und statt der Rosenbahn, die ihm die Wollust zeigt, sich deinen Dornenweg erwählet. Mein Lorbeer soll hinfort nur solche Scheitel zieren, in denen sich ein immer regend Blut, ein unerschrockenes Herz und unverdrossener Mut zu aller Arbeit lässt verspüren. Auch ich will mich mit meinen Schätzen bei dem, den du erwählst, stets lassen finden. Den will ich mir zu einem angenehmen Ziel von meiner Liebe setzen, der stets vor sich genug, vor anderen nie zu viel, von denen sich durch Mühe und Fleiß erworbenen Gaben vermeint zu haben. Ziert denn die unermüdete Hand nach meiner Freundin ihr Versprechen, ein ihrer Taten wird